الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Geehrte Geschwister, inshallah ta'ala werden wir über die Zeichen der Stunde reden, بإذن الله عز وجل, und werden die Hadithe, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, zitieren, und auch die Aussagen von den Gelehrten von Ahlus Sunnah wal Jama'a, und auch was Allah subhanahu wa ta'ala darüber berichtet hat in seinem Buch. Und bevor wir in das Thema bzw. die Hadithe zitieren, müssen wir ein bestimmtes Vorwort zu dieser Thematik besprechen, damit wir das richtig verstehen. طيب. Und Alhamdulillah, das wird inshallah eine Lesung sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Erfolg geben. Also erste Sache, was wir wissen müssen, ist, barakallahu fikum, dass der Glaube an die Zeichen, die eintreten werden vor dem jüngsten Tag, es gehört zum Glauben an den jüngsten Tag. Und das sind die Zeichen, bevor der jüngste Tag eintrifft. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte über das in seinem edlen Buch, in Surat al-Baqarah: Nicht darin besteht die Güte, dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet. Güte ist vielmehr, dass man an Allah subhanahu wa ta'ala den jüngsten Tag, und dann zählt Allah subhanahu wa ta'ala den Iman auf, glaubt. Und in einem anderen Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula, in Surat al-Talaq, Vers 2, damit wird ermahnt, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt. طيب. Und das gehört, wie gesagt, zu den festen Punkten, die barakallahu fikum mit unserem Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala zu tun haben, und der Glaube an dem, was Allah subhanahu wa ta'ala vorherbestimmt hat, und der Glaube an den jüngsten Tag. Und so berichtet Imam Muslim rahimahullah von Shu'aib radiyallahu an, dass er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Wunderbar ist das Leben des Gläubigen. Also wunderbar ist das des Gläubigen, sein Leben ist gemeint. Alles, was ihm widerfährt, kommt ihm zugute. Und dies gebührt nur dem Gläubigen. Wenn ihm Gutes widerfährt, dankt er Allah, was ihm zugute kommt. Wenn ihm Übel widerfährt, übt er sich in Geduld, was ihm ebenfalls zugute kommt. Taib bei Sahih Muslim. Wie gesagt, Alhamdulillah, wir glauben an das vorherbestimmte Gute und Schlechte, was von Allah subhanahu wa ta'ala vorherbestimmt worden ist. Und deswegen ist es wichtig, dass der Muslim sich gemäß Allah subhanahu wa ta'alas Buch und der Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam verhält. Also dass er ein gutes Verhalten an den Tag legt und dass er verinnerlicht und weiß, alles, was ihn getroffen hat, musste ihn treffen. Und alles, was ihn nicht getroffen hat, konnte ihn nicht treffen. Egal, wie sehr er sich das wünscht, wenn Allah dir etwas bestimmt hat, wird es eintreffen. Und wenn er dir etwas nicht bestimmt hat, so wird es nicht eintreffen. Und sehr, sehr wichtig für uns ist natürlich, dass wir dieses Leben als Prüfung sehen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und er ist es, der das Leben und den Tod erschaffen hat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, um zu sehen, wer von euch am besten die besten Taten verrichtet. Daher müssen wir versuchen, immer gut, inshallah ta'ala, uns zu verhalten, denn wir werden gefragt. Und zum Verhalten, zum Beispiel von den Salaf, ist zum Beispiel die Aussage von Umar ibn al-Khattab, wo er sagte: Wenn ein Maultier in Baghdad, also in Irak, hinfällt, so würde ich denken, dass Allah mich danach fragen wird: Wieso hast du nicht den Weg für ihn geebnet, O Umar? Allah musta'an. Warum hat er das gehabt? Weil er weiß, er wird vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und gefragt werden für groß und klein. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Ali Imran: An dem Tag wird jede Seele das, was sie an Guten getan hat, bereit finden. Und von dem, was sie am Bösen getan hat, hätte sie gern, dass zwischen ihr und ihm ein weiter Abstand wäre. Ali Imran, Vers 30. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Und das Buch wird hingelegt, dann siehst du die Übeltäter besorgt wegen dessen, was darin steht. Sie sagen: O wehe uns, was ist mit diesem Buch? Es lässt nichts aus, weder klein noch groß, ohne es zu erfassen. Sie finden alles, was sie taten, gegenwärtig, und dein Herr tut niemand Unrecht. Surat al-Kahf, Vers 49. Daher, wir werden auf jeden Fall vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen, und wir werden gefragt werden für das, was wir getan haben. Das Leben, barakallahu fikum, ist eine Prüfung, und deswegen muss der Muslim immer gut sein und versuchen, das Beste zu tun. Und wenn er Schlechtes gemacht hat, dass er, barakallahu fikum, sofort Tauba macht und sich verbessert und Allah subhanahu wa ta'ala als Muslim versucht zu begegnen und Allah Azza wa Jal immer um diese Standhaftigkeit bittet. Das ist das Erste, was ich sagen wollte, dass der Glaube an die Vorzeichen ist zusammenhängend mit dem Glauben von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Der Glaube an den jüngsten Tag, der Glaube auch an das Vorherbestimmte von Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Und es gibt zwei Arten von, sage ich mal, Zeichen der Stunde. Einmal gibt es die großen Zeichen und die werden ganz am Schluss eintreten. Und dann gibt es, barakallahu fikum, die kleinen Zeichen. Und unter den kleinen Zeichen, jazakumullahu khairan, gibt es Zeichen, die können sich wiederholen. Also die können eintreffen und dann sie können nochmal eintreffen. Und diese Zeichen sind natürlich Zeichen darauf, dass dieser gewaltige Tag, der jüngste Tag, eintreffen wird, wo Allah subhanahu wa ta'ala alle Menschen und Djinn und Tiere versammeln wird, wo die Hölle herziehen wird durch seine Engel, die an 70.000 Zügeln ziehen und an jedem Zügel ziehen 70.000 Engel. Jetzt überlegt mal, die Hölle hat 70.000 Zügel und an jedem Zügel ziehen 70.000. 70.000 Engel. Und sie wird sehr wütend und sein die Hölle und will die Menschen angreifen. Und alayhi salatu wassalam hat uns davon berichtet. Und das ist ein gewaltiger Tag und deswegen bitten wir Allah, dass er uns verzeiht und uns vor diese schlimme und üble Wohnstätte fernhält. Und was wir noch vielleicht hinweisen könnten, wenn etwas wichtig ist für Allah subhanahu wa ta'ala, dann erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala dies öfters. Und subhanallah, und zu diesen Sachen gehört der Tag der Auferstehung. Und Allah erwähnt ihn sehr oft mit verschiedenen Namen, um die Wichtigkeit dieser Sache zu zeigen. So gehört zu diesen Namen einige, die ich jetzt erwähnen werde. As-Sa'a, die Stunde. So sagt Allah in Surat Al-Ghafir, Vers 59, gewiss, die Stunde kommt, bestimmt, an ihr gibt es keinen Zweifel. Und auch, barakallahu fikum, der Tag der Auferstehung. Yawm al-Ba'th. Allah sagt, nach Allahs Buch habt ihr bis zum Tag der Auferstehung verweilt. Das ist nun der Tag der Auferstehung. Auch Yawm al-Din, der Tag des Gerichtes, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Fatiha, dem Herrscher am Tag des Gerichts. Und auch der Tag der grammvollen Reue, Wallahu musta'an. Der Tag der grammvollen Reue, wo Allah sagt, warne sie vor dem Tag der grammvollen Reue, Surat Maryam, Vers 39. Yawm al-Hasra und die jenseitige Wohnstätte. Ad-Darul Akhira. Allah sagt, die jenseitige Wohnstätte, aber ist wahrlich das eigentliche Leben, wenn sie es nur wüssten, Suratul Ankabut, Vers 64. Und auch der Tag des gegenseitigen Zurufen. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O mein Volk, gewiss, ich fürchte vor euch den Tag des gegenseitigen Zurufens. Suratul Ghafir. Auch die Wohnstätte zu dem bleibenden Aufenthalt. Darul Qarar. Allah sagt, das Jenseits aber ist die Wohnstätte zum bleibenden Aufhalt. Und auch Allah subhanahu wa ta'ala nennt den Tag, der Tag der Entscheidung. Yawmul Fasl. Allah sagt, das ist der Tag der Entscheidung, den ihr für Lüge zu erklären pflegtet. Auch sagt Allah, der Tag der Versammlung. Und damit du vor dem Tag der Versammlung warnst. Surat Ash-Shura. Und der Tag der Abrechnung. Das ist, was euch für den Tag der Abrechnung versprochen wird. Surat As-Sad. Der angedrohte Tag. Allah sagt, und es wird in Zorn geblasen. Das ist der angedrohte Tag. Und auch sagt Allah subhanahu wa ta'ala, der Tag der Ewigkeit. In Surat Al-Qaf. Betretet ihn in Frieden. Das ist der Tag der Ewigkeit. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Qaf, am Tag, da sie den Schrei in Wahrheit hören werden, das ist der Tag des Herauskommens. Yani der Tag des Herauskommens. Auch die eintreffen wird. Allah sagt, wenn die Stunde eintrifft, die eintreffen wird. Al-Waqi'a. Und Allah sagt, die fällig werdende, über die fällig werdende. Die fällig werdende. Was ist die fällig werdende? Und was lässt dich wissen, was die fällig werdende ist? Al-Haqqah. Und auch At-Tammatul Kubra. Allah sagt, der überwältigende Umsturz. wenn dann der größte überwältigende Umsturz kommt und Allah sagt, der betäubende Schrei, As-Sakha, wenn dann der betäubende Schrei kommt, Al-Abasa, und die immer näher kommende Stunde, es steht bevor die immer näher kommende Stunde, Suratul Najm, und auch das Verhängnis, Al-Qari'ah, das Verhängnis, was ist das Verhängnis und was lässt dich wissen, was das Verhängnis ist? Al-Qari'ah. Und das sind einige Namen, Barakallahu fikum, über den Tag der Auferstehung. Und das ist eine sehr, sehr gewaltige Sache. Die dritte Sache, die wir besprechen müssen und die wir verinnerlichen müssen und wo wir keine Scheinargumente in unsere Herzen mit Allah subhanahu wa ta'alas Erlaubnis reingehen lassen dürfen, ist die Beweiskraft in Bezug auf unsere Aqida. Denn es gibt Leute, die leider irregeleitet sind und die Meinungen vertreten, dass sie nur Mutawatir Hadithe akzeptieren und nicht Ahad. Tayyib. Und Al-Mutawatir Hadith, wie die Ulama sagen, aber das ist jetzt nicht unser Bereich, sie sagen, Al-Mutawatir ist das, was eine große Menge von Menschen überliefert über eine andere große Menge, so dass sie sich nicht auf eine Lüge einigen können. Jetzt die Frage, die sich natürlich hier stellt, ist, wie groß ist diese Menge? Und darin gibt es Ikhtilaf unter den Gelehrten. Auf jeden Fall sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, wenn es schon so viele sind, die wiederum anderen überliefern, dass sie sich nicht auf eine Lüge eignen können. Das ist der Punkt. Barakallahu fikum. Und Al-Ahad ist darunter, die nicht die Stufe des Mutawatir erreicht hat. Und Al-Ahad sind auch, gibt es, beim Ahad gibt es verschiedene Stufen. Und bei Al-Mutawatir ist alles authentisch. Bei Ahad gibt es authentische und nicht. Tayyib. So. Wenn wir einen Mutawatir-Hadith haben oder ein Ahad-Hadith, bei Mutawatir haben wir gesagt, alles ist authentisch. Wenn bei Ahad kommt, dass der Hadith authentisch ist, so machen wir keinen Unterschied, dann glauben wir daran und er dient als Beweiskraft in der Scharia und wir dürfen ihn nicht ablehnen. Bei Mutawatir so oder so. Tayyib. Bei Da'if ist es eine andere Sache. Okay. Hat Ahlus Sunnah wal Jama'a jemals einen Unterschied gemacht, wie der Hadith überliefert worden ist über den Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er authentisch ist? Nein. Das ist eine Bid'a von den irregeleiteten Sekten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, für diejenigen, die, wenn sie wissen, der Hadith ist sahih und immer noch ihre eigene Meinung darin haben. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, weder für einen gläubigen Mann noch für eine gläubige Frau gibt es, wenn Allah und sein Gesandter eine Angelegenheit entscheiden, wenn Allah und sein Gesandter eine Angelegenheit entschieden haben, die Möglichkeit, in ihrer Angelegenheit zu wählen. Suratul Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, gehorcht Allah und sein Gesandten. So, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas sagt, wir müssen befolgen. Wenn was im Koran ist, klar und deutlich sofort. Wenn es über die Sunna kommt und es ist authentisch, so, ich und du haben nur zu sagen, sami'na wa ata'na, wir hören und gehorchen und nehmen das an und sagen nicht, gibt es einen Unterschied zwischen Mutawatir und Ahad? Das gibt es nicht. Und das ist eine Bid'a, eine Erneuerung, die von den Leuten der Erneuerung, die Leute der Abweichung gekommen ist. Subhanallah. Ein Mann kam mal und fragte Al-Shafi'i über eine Angelegenheit. Tayyib. Da sagte Al-Shafi'i rahimahullah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in dieser Sache so und so entschieden. Da sagte der Mann, und wie ist deine Meinung? Er antwortete, Subhanallah, bin ich hier in einer Kirche? Habe ich einen Gürtel um die Hüfte? Ich sage dir, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat entschieden und du fragst mich, wie ist deine Meinung? Allahu Akbar. Auch sagt Imam al-Shafi'i, wann auch immer ich einen authentischen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam berichte und nicht danach handle, so bezeuge ich euch, dass ich geisteskrank geworden bin. Das sagt Imam al-Shafi'i. Imam al-Shafi'i sagt, wenn ein Hadith sahih ist, authentisch, vom Prophet sallallahu alaihi wasallam und ich nicht danach handle, so bezeugt, dass ich geisteskrank geworden bin. Und subhanallah, die Ulama waren immer schon so, wie Imam Ahmad, Imam Malik, Abdullah ibn Mubarak, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna und andere von diesen edlen Gelehrten. Und dann kamen so ihre geleitete Menschen, die angefangen haben, die Hadithe vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam abzulehnen und zu sagen, wir machen nur Iman, wir verinnerlichen nur den Glauben an die Hadithe, die mutawatir überliefert worden sind. Und das ist eine Katastrophe, weil dadurch begeht man Kufr. Es gibt Einstimmigkeit bei den Gelehrten von Ahlus Sunnah wal Jama'a, dass wer einen Hadith, der authentisch überliefert worden ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, worin es keinen Zweifel gibt, ablehnt, so wird er ungläubig. Und nicht nur das, subhanallah, ihr werdet gleich sehen, was es bedeutet, dass man die Ahad-Hadithe ablehnt. Und gibt es Beweise, dass nur ein Mann einen Hadith überliefert? Ja, es gibt einen Hadith, der zitiert wird, und ich denke, das ist einer der bekanntesten Hadithe, und das ist der erste Hadith von Bukhari in seinem Werk von Umar ibn al-Khattab, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, innama al-a'malu bin-niyyat, die Taten sind entsprechend den Absichten, und jeder bekommt das, was er beabsichtigt. Der Hadith, den überliefert nur ein Sahabi, Umar ibn al-Khattab, und er ist bei Imam al-Bukhari als erster Hadith, und er ist authentisch, ohne Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. So, ja Abdullah und ja Amatullah, o ihr Diener Allahs, wenn du hörst, Hadith ist sahih, nimm an. Und schämen sich die Leute nicht, dass sie diese Hadithe ablehnen. Und manche gehen mit den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam um. Ich weiß nicht. Und ich weiß nicht, wie sie sich verhalten würden, wenn der Prophet vor ihnen wäre und ihnen das sagen würde. Ich glaube, viele wären dann Ungläubige. Allah bewahre uns. Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, sagte, alles, was über den Propheten sallallahu alaihi wasallam authentisch überliefert wurde, nehmen wir an. Und wenn wir diesen ablehnen und nicht annehmen, dann lehnen wir das ab, was Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, was nun der Gesandte euch gibt, das nehmt. Und was er euch untersagt, dessen enthaltet euch. Suratul Hashr, Vers 7. Subhanallah. Hat Imam Ahmad hier gesagt, wir überliefern und nehmen nur Mutawatir an? Oder hat er gesagt, jeder Hadith, der sahih ist, den nehmen wir an? Imam al-Shafi'i sagte zu Imam Ahmad, ja Imam Ahmad, du bist wissender als ich im Hadith. Und wer ist Imam Ahmad? Das ist der Schüler von Imam al-Shafi'i. Wenn bei dir ein Hadith sahih ist, berichte mir davon, damit ich ihn folge. Imam Malik rahimahullah sagte, jede Aussage kann an- oder abgelehnt werden, außer der im Grab. Und er zeigte auf dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und Imam al-Shafi'i sagte, welcher Boden hält mich und welcher Himmel ist über mich, wenn ich vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam seine Überlieferungen ablehne? Subhanallah. Und Imam Ahmad ibn Hanbal sagt, ich wundere mich über Leute, die den Hadith kennen, dass er sahih ist, und sie gehen zu anderen Meinungen. Und Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, wenn die Sunna festgestellt ist, also wenn die Sunna authentisch ist, so sind sich die Muslime darüber einig, dass es Pflicht ist, ihr zu folgen, sagte in Majmu' al-Fatawa, Band 19. Ibn al-Qayyim rahimahullah widersprach die Leute, die sagen, wir nehmen nur Mutawatir in Aqida und Ahad nicht, so sagte er, hierzu gehört auch die gegenseitige Mitteilung der Gefährten. Sie hatten gänzlich Gewissheit, wenn einer von ihnen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas berichtet hat. Und niemand sagte zu dem, der berichtet hat, dieser Hadith ist ein Ahad-Hadith und deshalb nicht anzunehmen, sondern erst, wenn er von vielen anderen berichtet wird, Mutawatir. Subhanallah. Ja, und das ist klar und deutlich. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Tayyib, auch der Hadith, dass Mu'adh nach Jemen geschickt worden ist. Ein Gelehrter von den Sahaba. Und er hat Da'wah gemacht. Einer. Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn geschickt. Und auch wurde berichtet, dass Abdullah ibn Umar sagte, Als die Leute in Kuba als Subh Gebet verrichteten, kam einer, schaut mal, kam einer, Ahad Hadith, kam einer und sagte, letzte Nacht wurden dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ein paar Verse des Korans offenbart und es wurde ihm befohlen, die Kaaba als Qibla zu nehmen, als Gebetsrichtung. So wendet euch der Kaaba zu. Ihre Gesichter waren gegen die Scham-Region gerichtet und sie drehten sich so dann Richtung Kaaba. In Bukhari wird das überliefert. Subhanallah. Und Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, er sagte, es gab einen Mann von den Ansar. Wenn er beim Propheten sallallahu alaihi wasallam abwesend gewesen war und ich anwesend, ging ich zu ihm und berichtete ihm, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hatte. Und wenn ich abwesend gewesen war und er anwesend, kam er zu mir und berichtete mir, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hatte. In Bukhari. Haben die Sahaba gesagt, nee, ich nehme erst an, wenn 5 Sahabis das bestätigt haben? Nein. Mutawatir? Nein. Und es wird berichtet, dass Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu sagte, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, möge Allah das Gesicht desjenigen erhellen, der von uns ein Hadith hört und ihn aufbewahrt, bis er ihn weiterleitet. Denn manch Empfänger versteht mehr als ein Zuhörer. Bei Imam Ahmad und ist sahih. Yani, ist klar und deutlich, sobald der Hadith sahih ist, wir verinnerlichen den Glauben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, o ihr, die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und dem Befehlshabern unter euch. Wenn ihr miteinander über etwas streitet, dann bringt es vor Allah und seinem Gesandten. Surah An-Nisa. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte, die Muslime sind sich darüber einig, dass dem Propheten sallallahu alaihi wasallam vorbringen, dass zu ihm gehen und seiner Aussage folgen, während seines Lebens und seiner Sunna zurückgehen nach seinem Tod nicht entfallen wird. Wenn also seine Ahad und die Mutawatir Ahad Hadithe kein Wissen und keine Gewissheit beinhalten, dann würde die Hinwendung zum Propheten sallallahu alaihi wasallam keinen Sinn haben. Das heißt, die meisten Überlieferungen, die wir haben, sind Ahad. Und die Mutawatir sind wenige. Ja, der Koran ist uns Mutawatir überliefert. Und dann gibt es noch einige Hadithe. Aber das meiste, was über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist, sind Ahad Hadithe. Und wenn das jemand ablehnt, was lehnt er ab? Er lehnt fast das meiste von der Religion ab, was über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden sind. Von den Punkten gehört, von den Punkten, die er ablehnt, wenn er Al-Ahad-Hadithe nicht nimmt, erstens die vorzügliche Stellung des Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber allen anderen Propheten und Gesandten. Zweitens seine großartige Fürsprache am Versammlungsort am Tag der Auferstehung. Drittens seine Fürsprache für denjenigen, die die größten Sünden begangen haben. Viertens alle seine Wunder außer dem Koran. Lehnt ab. Fünftens, wie die Schöpfung begann, die Beschreibung der Engel und der Dschinn, des Paradieses und der Hölle, was nicht im Koran erwähnt wurde. Sechstens, die Fragen von Munkar und Nakir, dass man gefragt wird von diesen zwei Engeln im Grab. Wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Wer ist dein Prophet? Alhamdulillah, der uns zur Sunna recht geleitet hat. Siebtens, die Umklammerung des Toten im Grab. Achtens, der Weg über der Hölle, As-Sirat. Das Becken des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Waage mit den 2 Waagschalen, alles würde man ablehnen. Neuntens, der Glaube daran, dass Allah für jeden Menschen bereits vor seiner Geburt niedergeschrieben hat, ob dieser glücklich oder unglücklich wird, sein Risk, also seine Versorgung, sein Todeszeitpunkt. Zehntens, die Besonderheiten und Eigenarten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie zum Beispiel, dass er in seinem Leben im Paradies war und die Leute des Paradieses sah und was Allah für die Gottesfürchtigen vorbereitet hat. Elftens, die Gewissheit, dass die 10, denen das Paradies zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam versprochen wurde, tatsächlich ins Paradies kommen. Zwölftens, dass diejenigen, welche die größten Sünden begangen haben, nicht ewig in der Hölle verweilen. 13, der Glaube an alles, was in authentischen Überlieferungen, aber nicht im Koran erwähnt wurde, bezüglich der Beschreibung des Tages und der Versammlung und der Auferstehung. 14, der Glaube an die Zeichen der Stunde, wie das Erscheinen des Mahdi und das Herabsteigen von Isa alaihi salatu wassalam und das Erscheinen des Dajjal, das Erscheinen des Feuers, das Aufgehen der Sonne vom Westen, das Tier und so weiter. Auch Propheten, die beschrieben worden sind, lehnt man ab. Und viele andere Sachen, das waren einige. Yani, subhanallah, das ist schon Kufr. Ja? Und deswegen muss man aufpassen, bi'idhnillahi azza wa jal. Und das ist sehr, sehr wichtig für uns zu verstehen, bevor wir anfangen, über die Zeichen der Stunde zu reden. So, was wir noch wissen sollten ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns berichtet hat, dass bestimmte Dinge eintreffen werden vor der Stunde. Und es sind so viele Überlieferungen überliefert worden, dass es die Stufe des Mutawatir bzw. At-Tawatur erreicht hat. Und hier speziell At-Tawatur Al-Ma'nawi. Tayyib. Was das bedeutet, inshallah ta'ala, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns die Möglichkeit gibt, werden wir über diese Themen auch reden. Das ist wie gesagt eine Art von At-Tawatur. Dazu gehört der Hadith, den Hudhayfa radiallahu anhu überliefert. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hielt eine Rede, in der er nichts ausgelassen hat bezüglich allem, was bis zum Tag der Auferstehung geschehen wird. Wer es behalten konnte, behielt es, und wer es vergessen hat, hat es vergessen. So sah ich die Dinge, die ich vergaß, und erinnerte mich an sie, so wie wenn man einen langen abwesenden Mann, den man kennt, wieder sieht. In Al-Bukhari überliefert, subhanallah. Das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns berichtet hat, haben wir gesehen. Und natürlich, der Glaube an den jüngsten Tag gehört zu den Dingen, die den Iman einer Person stärken mit Allah subhanahu wa ta'alas Erlaubnis, und das natürlich auch dazu führt, dass man sich stärker darauf vorbereitet, und das wiederum heißt, dass man sich mehr an der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam hält, am Koran viele gute Taten tut und nicht die kleinste gute Tat geringschätzt, weil es könnte sein, dass diese kleine Tat das ausführt, dass deine Waagschale mit Allah subhanahu wa ta'alas Erlaubnis, die Waagschale des Guten, überwiegt. Auch sagte Hudhayfa radiallahu an, der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählte mir, was sein wird, bis die Stunde eintrifft. So habe ich ihm nach allem gefragt, außer einem, was veranlasst die Bewohner von Medina, Medina zu verlassen. Sahih Muslim überliefert. Subhanallah. So berichtet Abu Zaid, der Prophet sallallahu alaihi wasallam betete mit uns das Fajr-Gebet, danach bestieg er die Kanzel und hielt eine Rede bis zum Eintritt des Dhuhr-Gebet, also Mittagsgebet. Dann ging er herunter und betete. Dann bestieg er wieder die Kanzel und hielt eine Rede bis zum Eintritt des Asr-Gebet. Dann stieg er runter und betete, dann bestieg er wieder die Kanzel und hielt eine Rede bis die Sonne unterging. Er teilte uns mit, was war und was sein wird, so hatte am meisten Wissen derjenige, der am meisten behalten konnte. Das überliefert Muslim. Wir werden inshallah über diese Dinge detaillierter reingehen. Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu sagte, bei Allah, ich habe am meisten Wissen über jede Versuchung, die sein wird zwischen mir und dem Eintreten der Stunde. Zwischen mir und dem Eintreten der Stunde. Und es ist nicht so, dass mir der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Geheimnis erzählt hat, das er anderen nicht mitgeteilt hat. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählte einigen Leuten, darunter auch mir, über die Fitna und Versuchungen. Davon sind drei, die kaum etwas auslassen, und davon sind einige, die wie Sommerwinde sind. Davon sind kleine und davon sind große. Hudhayfa radiallahu anhu sagte, dann gingen jene Leute außer mir. Sahih Muslim. Subhanallah. Deswegen, das ist bestätigt, Alhamdulillah. Dann ist noch bestätigt, dass es große und kleine Zeichen gibt, und auf die werden wir auch bi'idhnillahi jalla fi'ula eingehen nächstes Mal. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilayna wa ilaykum.